keine Philosophie. Aber ich habe mein Leben lang geträumt, dass ich fliegen kann. Und fühle, wie das ist, wenn man fliegt. Ein Klanggebilde, das vorher da ist, dann bewege ich das in den Lautsprechern wie ein Vogel, der fliegt. Also das ist keine Philosophie, sondern das ist ein Urtraum, dass Musik fliegt, weil ich fliege.